Lektion 28. Exercitus, interitus, mectus manus, us, us, uli, das lernt man gleich im Nu, us, ibus, ibus, das ist doch ein grandioser Schluss.